Konzerte verbotener Skinbands finden nicht nur im Internet, sondern immer wieder auch in gut getarnten Sälen statt, mitten in Deutschland. Bis kurz vor Konzertbeginn bleibt der Veranstaltungsort streng geheim. Per Handy-Mail wird die Szene zu einer Zwischenstation gelotst. Eine Tankstelle in Haßbergen bei Osnabrück. An der Tankstelle dann Gesichtskontrolle. Nur wer das richtige Outfit trägt und die angegebene Telefonnummer kennt, darf im Konvoi zum Veranstaltungsort fahren. Mehr als 200 Besucher aus der militanten Skinhead-Szene erreichen schließlich die Landgaststätte in Haßbergen-Urbeck. Es spielt auf eine Gruppe namens Eudoxie. Ihr Album Schwarze Zukunft wurde beschlagnahmt. Böse Menschen haben eben doch Lieder. Rechtsrockkonzerte sind verboten, finden aber trotzdem statt. Band spielt bei Leipziger Neonazi-Kundgebung. Für den heutigen Samstag haben militante Neonazi-Kameradschaften eine Kundgebung in Leipzig angemeldet. Dort soll die rechtsextreme Band Eudoxie aus Dortmund öffentlich auftreten. Damit solle vor allem den jüngeren Demonstranten, die auch musikalisch interessiert sind, zusätzlich etwas geboten werden, heißt es in einem Aufruf, der unter Neonazis kursiert. Die Band solle auch deshalb spielen, damit wir in Sachen Musikveranstaltungen ein bisschen mehr Rechtssicherheit haben. In der Szene gilt Eudoxie, deren CD Schwarze Zukunft wegen Volksverhetzung gerichtsnotorisch ist, als eine der beliebtesten Livebands. Ich bin Gott, Schwächling. Schwächling, ich bin Gott. Ich bin uns